Zeit summt ihr Lied. Die Sterne flüstern am Firmament. Ich ging und geh, der Schritte müd, flehend bitte ich, oh, Leid vergehen.